Dann machen wir mal weiter mit Berserk Max Band 9. Wir haben angeknüpft, oder besser gesagt, wir haben aufgehört, als Geth gerade verhaftet wurde und nun wird er verhört, gepeitscht, ist in einem Käfig gefangen und wir können es nicht glauben, dass unser strahlender Protagonist nichts unternommen hat und einfach in diesem Käfig sitzt und sich denkt, yo, ich bin verhaftet und lass mich erstmal quälen. Genau, aber was ich sehr interessant finde, ist, dass dieser Nihilismus vom Guts einfach deutlich wird und wie er auch quasi Gott ablehnt, ist auch sehr interessant und er hält Farnes hier quasi den Spiegel vor ihr Gesicht und sagt ihr eigentlich, was sie da wirklich ist und dass sie versucht zu kompensieren, was sie halt nicht hat, mit Gott quasi, ne? Farnes ist so in dieser Story-Arc eine für mich sehr interessante Figur gewesen, weil sie halt einfach eine komplette 180-Grad-Wendung macht. Aber was wir hier im Anfang des Bandes mitbekommen, dass sie sich nicht selbst peitscht und wir bemerken einfach, was für eine große Überzeugungskraft sie hat, dass sie an Gott glaubt und sich selbst peitscht, dazu fähig ist, sich selbst Schmerzen zuzufügen, ihre Sünden zu bereuen und man merkt, die Bitch ist richtig crazy, Mann! Ja, Mann, auf jeden Fall. Und ich finde gut, dass da quasi der Glaube ziemlich schlecht wegkommt. Also das fand ich ganz nice. Das sehe ich auch ein bisschen als Religionskritik quasi. Guts entführt die gute Farnes und ich weiß nicht, klar macht er das einerseits, um überhaupt zu entkommen, um sie als Geisel zu haben, aber ich glaube innerlich, dass er versucht, irgendwie sie zu, von einer anderen Perspektive des Lebens zu überzeugen. Ich meine, er entführt sie halt irgendwie so ziemlich halb nackt oben ohne und er könnte sie sich auch natürlich an ihr vergreifen, aber das macht er natürlich nicht. Er will ihr beweisen, pass auf, Mädel, es gibt noch ein Leben da draußen außerhalb von Gott und ich will dir mal zeigen, wie es geht. Die Figuren, also Farnes und Guts sind gerade auf der Flucht und begegnen dann Höllendämonen oder besser gesagt Kunden, die von Dämonen besessen sind. Und da wird jetzt zum ersten Mal vor Augen geführt, pass auf, es gibt das Böse, es gibt das pure Böse in dieser Welt, oder besser gesagt etwas, was nicht deinem Glauben, deiner Weltanschauung entspricht. Später kommt es auch nochmal zum Einsatz, wenn es darum geht, dass sie anfängt, Puck lange zu sehen und sie glaubt nicht an Elfen. Und sie wird einfach bereits hier am Anfang des 9. Bandes konfrontiert mit ihrem Glauben. Es ist eine Glaubenskrise, die sie hat. Ich würde wirklich so die Figur mit einem Song beschreiben, und das wäre Losing My Religion einfach. Ja, genau. Kleiner Funfact so nebenbei. Das ist der Band mit den krassesten Sexszenen, würde ich wahrscheinlich sagen. Und ich bin halt mal zu Freunden gegangen und habe genau diesen Band mitgenommen. Ich weiß nicht, einfach weil ich ihn nochmal lesen wollte. Und dann haben sie reingeschaut und haben gesagt, da wissen wir jetzt Bescheid, ne? Wer du bist hier. Ja, ganz witzig auf jeden Fall. Nachdem sie von diesen Hunden entkommen sind, kommt es zu einer ganz bestimmten Szene, die mir Herzklappe. Ich dachte, wow, Nasenbluten, Namilein. Okay, nein. Es gab eine Szene, nachdem sie entkommen sind, an dem sie von ihren Begierden oder Gelüsten gepackt wird, also von ihren sexuellen Begierden und Guts als Sexobjekt ansieht und lustigerweise ihn besteigt und dabei sind eigentlich zu vergewaltigen. Diese Szene, wo sie zum Beispiel sein Schwert als Dildo benutzt, fand ich sehr amüsant. Auf jeden Fall. Also die war ziemlich witzig. Aber das ist ja der Dämon in ihr. Aber man muss auch fragen, wie kommt man auf sowas? Also Miura hat echt Kreativität bewiesen, was Sexfetische angeht. Das ist auf einer komplett neuen Ebene, auf einer komplett neuen Stufe. Vor allem die Szene, die siegt ja dann auf ihn, knetet ihn, praktisch wirkt ihn und beweist einfach, dass sie in dieser Stelle die dominante Person ist. Ich meine, er ist voll angezogen, er ist ein Krieger mit Rüstung und Schwert. Und sie ist komplett nackt auf ihn, ungeschützt, aber ist trotzdem in dieser Situation die dominante Person, die Guts vergewaltigt. Und ich finde, dieser Rollentausch ist einfach so gut gelöst. Aber da natürlich wieder anzumerken, Guts hat wieder Wut empfunden, weil ihn diese Vergewaltigung von diesem abgefuckten Pferd an Griffith und Kiaska erinnert hat. Na, da hat er anscheinend jetzt ein neues Traumata. Aber sie kommt natürlich zur Besinnung, weil die Sonne geht halt auf und dann erreichen auch schon die Heilige Kette bzw. ihre Leute. Also im Midland ist jetzt eigentlich einiges passiert. Es gibt Kriege, es gibt eine Seuche, breitet sich aus, also na, wahrscheinlich die Pest. Der König sieht abgefuckt aus wie noch nie zuvor und alle haben einen ominösen Traum, bei dem es quasi um einen leuchtenden Falken geht. Wer könnte das bloß sein? Ja, ich finde diesen Umschwung ganz gut, dass wir einfach mal nicht irgendwie eine Stadt zeigen und mögliche Protagonisten oder Statisten und das einfach abhackt, sondern dass es mal wirklich zeigt, okay, da fing Guts Reise an, was ist hier zwischenzeitlich passiert? Dass das Konzept von Midland nicht komplett verworfen wurde. Genau. Und wir haben hier sehr eindrucksvolle Bilder, die quasi von sich aus ja, die Geschichte erzählen. Wir sehen tausende Leichen, Berge, wir sehen Ratten, ne, die, wie wir ja wissen, auch dazu geführt haben, dass die Pest sich ausbreiten konnte. Deswegen handelt es sich ja auch um die Pest, ohne zu sagen, dass es die Pest ist. Ja, und wir sehen natürlich auch Einflüsse von Aposteln und das Ganze ist natürlich sehr interessant. Und der Einzige, der es quasi richten kann, ist anscheinend der leuchtende Falke. Ne? Aber nochmal, wer ist denn das? Was denkst du? Wer ist der leuchtende Falke? Eindeutig Peter Griffin. Nein, Griffith natürlich. Griffin, ja, Peter Griffin, genau. Wir kriegen auch wieder einen Auftritt von Zod, ganz badass, wie er Leute abschlachtet und dann den Falken begegnet. Aber was ich viel toller finde, ist, als Guts sich dann ausruht und schläft, sträumt er, wie Kaska auf einem Scheiterhaufen verbrannt wird. Und was ich interessant finde hierbei ist, als verbrannt wird, sieht man einen brennenden Falken, den man aber auch als Phönix interpretieren kann. Und in dem Moment habe ich zwei Gedanken gehabt. Okay, sie wird verbrannt, wir sehen einen brennenden Vogel praktisch, also jetzt in diesem Traum. Ein Falke stirbt, der letzte Falke. Das heißt, Guts Vergangenheit ist komplett eingestampft. Oder B, ein Phönix, der aus der Asche aussteht. Das heißt, dass vielleicht Kaska ihren Verstand wiederbekommt. Als Foreshadowing praktisch. Guts besucht mal wieder diesen Schmied, der im Sterbebett liegt, aber noch mal ein letztes Mal aufsteht und sagt, pass auf, ich schmiede dir noch mal ein Schwert. Das bin ich ja schuldig, bevor ich sterbe. Dieses, ja quasi Pfeil und hier Pfeile als Waffe benutzt und auch diese Prothese als Waffe benutzt, wo dann quasi, was quasi dann als Flammenwerfer fungiert. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Konzept. Dadurch werden die Kämpfe wesentlich kreativer, als wenn Guts jetzt einfach nur mit seinem Schwert draufnehmen würde. So, und dann habe ich etwas auszusetzen an der Story-Akte, nachdem wir Guts ein neues Schwert bekommen von diesem Schwertmeister, der anscheinend aber schon im Sterben liegt. Wo sagt, gut, einen letzten Auftrag mache ich noch. Kehren wir wieder zurück zu Farnes, die anscheinend in eine Schlacht verwickelt wird. Und uns wird eine Gruppe neuer Antagonisten oder mögliche Antagonisten vorgestellt. Und zwar nämlich diese Folterknechte. Zusammen mit diesem gläubigen Typen mit dem viereckigen Gesicht und dieser stumpfen Nase. Und ich habe gedacht, ernsthaft, okay, wir nehmen jetzt das Europa als Beispiel. Wir haben die Pest, wir haben vielleicht ein paar politische Konflikte, wir haben Thema Kritik an der Kirche. Und dann werden so Folterknechte eingeführt, Menschen mit Superkräften, die Kostüme haben. Und einfach aussehen, als wären sie aus so einem 0815 Horror Fighting schon. Da habe ich mir gedacht, nein, oder? Moira, das hast du jetzt nicht gebracht. Dieser Mosgos oder Mosgos, der mit dem viereckigen Kopf, der ist einfach so over the top. Also ich habe mich auch echt gefragt, was hat man sich beim Design gedacht? Ich meine, klar bleibt er im Kopf hängen, aber so einen Typen kann auch keiner ernst nehmen. Also irgendwie ist es halt so eine Bande aus Flachpfeifen. Und du spürst halt nicht wirklich, dass von denen eine Bedrohung ausgeht. Das sind halt einfach 0815 Gegner. Auf sie wird auch nicht näher eingegangen, oder sehr wenig zumindest. Und das, ich glaube nicht, dass das irgendwie eine Bedrohung für den Leser weckt, weil du irgendwie instinktiv weißt, okay, Guts wird diese Leute plätten, die sind keine Bedrohung. Genau, drei Punkte, die als nächstes eingeführt werden, die für die Story relevant werden. A, wir wissen jetzt, wo Kaska ist, die ist bei Prostituierten untergekommen. B, es wird ein kleiner Junge von der Straße vorgestellt, der anscheinend er kämpft zwar um das harte Überleben und ist halt so ein typischer Straßendieb, aber gleichzeitig beweist er Mut und man kann halt denken, okay, er hat auch wieder Potenzial als möglicher Protégé von Guts zu sein. Und Punkt C ist, wir haben jetzt ein altes Element wieder neu aufgegriffen, und zwar nämlich diese IS möchte gern, keine Ahnung, Islamisten, was auch immer. Die anscheinend Mittelland den Krieg ankündigen. Ach so, du meinst quasi historische Anspielung zum Osmanischen Reich, aber nennen wir sie einfach IS-Soldaten. Kuschanen heißen sie. Ja, genau, fehlt nur noch der Bombengürtel, ne? Aber auch da trifft Guts mal wieder ein, besiegt die ganzen Kuschanen und die Bedrohung ist jetzt mal gelegt. Trotzdem, wir wissen, okay, die Kuschanen haben es auf Mittel abgesehen. Vielleicht wickelt sich da was in Richtung Politik entwickeln. Vielleicht haben wir später noch eine größere Schlacht am Laufen. Aber diese kleinen Fußsoldaten als erste Ankündigung praktisch, die wurden von Guts niedererlegt. Und dann gehen wir auch schon rüber in die Stadt und zeigen halt die Kirche bzw. diese krassen Folterszenen. An dem Moment kann mich halt nichts mehr schocken, weil es werden hier Szenen gezeigt, wo Leute einfach auf übelste Art und Weise massakriert werden. Ich glaube schon, dass es im Mittelalter so ähnlich war. Da wurden Leute auch gefoltert und dazu gezwungen, irgendwie ihren Glauben festzulegen oder zu bestätigen, dass sie Hexen sind oder keine Hexen, ja klar. Aber das wird ja so extrem hier in dem Band aufgestellt. Also wenn du die ganzen Panel anschaust, wo die Leute irgendwie auf dem Stuhl mit spitzen Sachen irgendwie sitzen oder streckt und die eine Frau sitzt mit ihrer Scheide auf einem spitzen Gegenstand und so einem Kram, dann denkst du dir, ach nee, komm. Ich meine, andererseits hast du natürlich recht, aber man wollte halt, wie gesagt, das möglichst die Grausamkeit authentisch darstellen. Ich habe einen anderen Kritikpunkt, und zwar, dass er, wer ist das Kind nochmal? Gute Frage. Ich weiß es nicht mehr. Und das ist, allein der Fakt, dass ich das nicht mehr weiß, bedeutet einfach nur, dass ich überhaupt nicht von diesem Kind überzeugt bin. Ich verstehe bis heute nicht die Funktion von diesem Kind. Ich verstehe bis heute nicht, inwiefern er irgendwie wichtig für die Handlung ist, weil er hat noch mehr Slapstick in die Handlung reingebracht, als wir eh schon hatten mit Puck. Es ist vollkommen unverständlich. Der Typ hat überhaupt keine Funktion. Er will quasi so ein krasser Schwertkämpfer werden wie Guts. Aber das war's auch. Er hat keine Persönlichkeit, ist einfach ein kleines, nerviges Kind. Und ich verstehe es nicht. Vielleicht kann es mir jemand erklären, aber es ist für mich einfach unverständlich. Aber in diesem Arc ist eben was Interessantes passiert. Im Gegensatz zum letzten Arc. Denn in diesem Arc hat er anderen Menschen vertraut, okay? Und dadurch konnte er dieser absoluten Dunkelheit quasi entgleiten und hat wieder Nähe zugelassen. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der wirklich gut etabliert wurde. Übrigens, ich feier auch am Ende des Bandes diese Orgie zwischen diesen Hexenanbetern oder beziehungsweise Dämonenanbetern. Ja, war mir schon klar, dass du das feierst. Ne? Alright. Vor allem, dann kommt dann dieser große Typ mit dem Ziegending und hat dann irgendwie der Schwanz eine Schlange. Und dann denkt sich, okay, was geht hier ab? Was für ein Koks haben wir geraucht, Alter? Aber Guts galt ja eher hier immer als Anti-Held, aber hier hat er sich wirklich angefühlt wie so ein, ja, wie ein echter Held. Wie kein Anti-Held, weil hier hat er wirklich angefangen, Menschen zu retten. Und am Ende des 9. Bands kommt mal wieder das Skull Knight und wo du dir denkst, ja okay, das Skull Knight kommt ab und zu vor, sag mal, was umgeht, wird es hier ein bisschen interessanter, weil er in einem nicht so ganz kurzen Gespräch mit Guts verwickelt ist und die wechseln ein paar Wörter. Klar bleibt das Skull Knight immer noch eine mysteriöse Figur. Aber ich habe das Gefühl, dass sich immer mehr zu einer Mentorfigur für Guts entwickelt. Weil immer wenn die Scheiße am Dampfen ist und Guts sich einfach unsicher ist, was da abgeht, kommt der Skull Knight und sagt, ey yo Bro, hast du wieder psychische Probleme in der Bitch? Ich geb dir so ein paar Ratschläge, weil ich bin dein großer Bruder und dann hau ich ab, weil die ganze Scheiße muss eh alleine zusammenkloppen. Aber brauchst du Lebenstipps? Ich geb dir Lebenstipps. Weißt du, was ich meine? Also er geht ja auch seinen Weg, weil er gar keinen anderen Weg gehen kann. Also er selber meinte ja auch, dass alles vom Schicksal bestimmt ist und dass er das Schicksal gar nicht beeinflussen kann, ne? Determinismus und so. Nee, aber ich finde es eher nicht gut. Ich finde es einfach nicht gut, weil das Skull Knight taucht einfach irgendwie auf, immer wieder, ohne ein wirkliches Setup zu haben. Das ist halt für mich vollkommen unverständlich. Auch wenn eine Person in Gefahr ist, dann rettet Skull Knight diese Person. Wenn Guts mal wieder verzweifelt, dann kommt Skull Knight aus dem Nichts und erklärt ihm die Welt. Ich sehe ihn eher als Morgan Freeman des Berserk. Hey, ich bin der Skull Knight. Ja, weil immer wenn du nicht weiter weißt, kommt der Skull Knight und erklärt dir quasi die Welt sozusagen. Ja, man hört sich, Leute. Tschüssi. Tschüss. Es geht weiter mit dem 10. Max-Band von Berserk. Okay, wir haben jetzt weiter diese herzerwärmende Szene, wo dann Casca anscheinend irgendwie mit Schmuck... sie wird so das Haustier der Prostituierten irgendwie, um das sich alle kümmern, so diese kleine, behinderte Cousine, so wie Claires Cousine aus Draw Together. Und Guts ist aber jetzt endlich auf der Suche nach Casca. Er scheint dem Ziel auch immer näher zu kommen, finde ich auch hier. Du meinst das Ziel, Casca zu retten letztendlich? Genau, ich glaube, das ist so das große Ziel dieser Story gewesen, weil vorher hatte er nur so nicht greifbare Ziele, zum Beispiel in der Lost Children Arc gab es kein richtiges Ziel, er ist einfach nur hinher gewandert. Aber hier hat er von Anfang an das Arc gesagt, gut, ich kehre zurück zum Schmied. Casca ist weg, jetzt muss ich die retten, aber man sieht, wo Casca ist und man sieht, dass er so Google Maps-like dahin navigiert und straight wirklich das Ziel, diese Story-Arc noch erreichen wird. Casca wird dann von den Leuten festgenommen und als Hexe angebetet und da, wo das blonde Mädel von den Prostituierten geopfert werden muss, kommt dieser kleine Junge und erfüllt mal ausnahmsweise eine gute Funktion. Er lenkt nämlich sie so lange mit Steinen ab, bis großer Aniki-Bruder Guts kommt, Guts-Senpai, und alle abschlachtet. Deswegen ist er klar nervig, von seinem Benehmen her. Ich hasse diesen Jungen auch, aber irgendwie erfüllt er so hier eine Rolle als eine Vorspeise praktisch. Ja, ganz ehrlich. So, er ist so der Krillin der Story-Arc so ein bisschen. Man hätte einfach irgendeine Nutte nehmen können. Also wird jemand eine Nutte nehmen können, die hätte exakt dasselbe machen können. Oder nehmen wir einfach mal Puck, ja, der hätte auch mal Steine geworfen. Das hätte jeder Charakter machen können. Also für mich hat dieser Charakter keine Bedeutung und fick dich einfach. Ich weiß nicht mal, wie du heißt. Ist mir scheißegal, aber du bist ein fucking scheiß Charakter. Verpiss dich einfach. Teufelsanbeter in der Höhle werden auf einmal auch von Dämonen besessen und Farnes taucht wieder auf und stellt sich die Dämonen und hat auch wieder diese Glaubenskrise. Hey, sowas gibt's doch gar nicht, diese Monster. Warum sehe ich da? Sind das Halluzinationen? Hab ich Drogen genommen? Und ganz lustig fand ich, dass wir vorher diesen Typen hatten mit diesem Ziegenkopf, der auch unnormal groß war irgendwie. Und ich habe mir gesagt, okay, Im Laufe der Geschichte wird auch noch besessen. Da wird er auch so eine Art Teufel-Ziegenmensch. Und genau das ist passiert. Er wurde zu einem Ziegenmenschen, Mann. Yay! Also das ist doch geil, oder? Ein Ziegenmensch. Ja, also das als Symbol für Satan ist halt mega. Ich hätte nur gewünscht, dass man da aus der Idee mehr gemacht hätte, dass man den vielleicht als Endgegner der Story Arc nimmt und nicht einfach als so ein Zwischenboss praktisch. Ja, aber viel spannender fand ich eigentlich den Kampf. Ich habe auch seinen Namen vergessen, irgendwie aus dem Piccolo oder so. Okay, auf jeden Fall, Piccolo hat gegen Guts gekämpft und der hat es ganz geschickt gemacht. Und zwar weiß er, dass er diesem Gegner deutlich unterlegen ist. Deswegen hat er einen Ort ausgesucht. Ja, jetzt werden wir hier mal taktisch in Berserk, what the fuck. Deswegen hat er einen Ort ausgesucht, wo er eine Chance gegen Guts hat. Das war quasi an so einer Klippe. Und er konnte sein großes Schwert quasi nicht auspacken, weil sonst wäre er heruntergefallen. Das war ganz interessant gelöst, dass er mal hier mit Taktik gekämpft wurde. Ja, das wollte ich jetzt sagen. Ja, das ist ja Sir Pico. Sir Pico, das ist ja dieser Typ, von dem ich geredet habe, der aussieht wie Gin aus Bleach, der immer die Augen zu hat. Dann haben wir noch diesen kleinen Subplot, diese Romanz zwischen diesem Jungen und dieser blonden Nutte, die ihn damals die Klippe runterstoßen ließ. Und jetzt hat er Angst vor sie und verpetzt sie, damit sie dann gefangen genommen wird. Und später kommt es ja auch noch dazu, dass sie sich mehr oder weniger wieder versöhnen. Aber auf jeden Fall wird dieses blonde Mädchen gefangen genommen, genau wie Casca. Und Guts heißt es, okay, ich habe Casca nicht geholfen. Sie wurde jetzt aber gefangen genommen, ist in diesem Schloss. Jetzt weiß ich wenigstens, wo sie ist. Und klar wird es jetzt schwieriger, aber endlich, what the fuck, weiß ich, wie ich sie rausholen kann. Es gibt da jede Menge interessante Dinge. Und zwar einfach die Charakterinteraktionen zwischen den einzelnen Nutten und den Charakteren und Guts und allgemein die Charakterentwicklung auch von diesen Nebencharakteren ist eigentlich sehr gut gewesen, aber leider kann ich nicht mehr so viel dazu sagen, weil ich mich halt ja nicht mehr so gut daran erinnere. Aber es ist auf jeden Fall, also ich finde, der Arc ist lesenswert, alleine jetzt in puncto Charakterinteraktion und Charakterentwicklung bei den einzelnen Charakteren. Kann ich Ihnen nur ans Herz legen. Und wo Casca dann halt geopfert werden soll, beziehungsweise gefoltert werden soll, also sie soll auf einen Scheiterhaufen verbrannt werden, bricht mal wieder die Hölle auf Erden aus, Dämonen kommen, das komplette Chaos und Menschen flüchten, Folterknechte stürzen sich in den Kampf und Guts geht jetzt Richtung Boss praktisch. Ja, genau. Und wir haben natürlich auch den Skull Knight mal wieder, der quasi das Deus Ex Machina spielt und einen Nebencharakter vor dem sicheren Tod rettet. Genau. Was ich aber auch noch ganz toll fand, ist, als das ganze Schloss dabei ist, zusammenzubrechen und das ganze Chaos ausbricht mit Dämonen, wachsen diesen Folterknechten und diesen Typen mit dem viereckigen Gesicht Engelsflügel. Dargestellt wird, als wären das halt die rettenden Propheten, die Engel praktisch, die Guten, aber eigentlich sind das die Leute, die im Namen Gottes andere foltern und wehtun. Das ist halt, man spielt einfach wieder mit diesem Faktor Gut und Böse, was halt nicht existiert. Diesen Folterknechten wurde teilweise auch in Hintergrundgeschichte gegeben. Und zwar hieß es, dass sie eigentlich alle hässlich sind oder irgendwelche Krankheiten haben und deswegen zu den Verstoßenen gehören. Dieser viereckige Typ hat ihnen halt ermöglicht, ein neues Leben zu führen. Und seine Führung ihnen eine zweite Chance gegeben hat, aber zwangsweise damit sie zum Mörder machte. Vorher war das ja mehr oder weniger gute Menschen, die halt scheiße gelebt haben. Ja, im Endeffekt war er so der Minecraft-Inhalt-Priester. Und mit dem Tumult kommt es halt zu Kampf. Gast stellt sich halt diesen ganzen Dingern. Ist halt jetzt nichts Neues, kann man nicht viel erzählen. Aber es wird eine neue Figur vorgestellt. Und zwar nämlich so ein komisches Ei, was aussieht wie ein Biolith-Ei. Ein Typ, der ein Ei sein wollte irgendwie. Man sieht aber vorher in diesem gesamten Band immer wieder so seine Augen. Man kann aber nicht wissen, wer es ist. Ist das jetzt dieser Priester? Ist das einer der Folterknechte? Und dann wird es aufgelöst, ja, diese Augen aus dem Schatten gehören diesem Ei-Typen. Der anscheinend dabei ist, er hat ein Baby getroffen, diese Missgeburt, und er hat das Baby aufgefressen. Für alle zum Verständnis, das soll quasi als Gefäß für wen gelten? Den einzigartigen Griffin. Genau, den einzigartigen der Griffin. Gaylord 3000. Genau. Ich habe hier auch das Panel offen, ne? Schön in schöne Doppelseite mit Griffiths Gesicht. Ich weiß nicht, ob du sie auch offen hast. Es sieht so aus, als würde er gerade befriedigt werden. Ja. Und seine Haarpracht flattert durch die Winde. Wir kriegen mit, okay, mögliches Comeback von Griffith, was mir halt jetzt daran gefallen hat in der Situation. Vorher war das so, Gerz irrt sich durch die Gegend herum, klappt sich mit irgendwelchen Leuten, die uns komplett am Arsch vorbeigehen. Er hat einfach kein Ziel, außer vielleicht Casca zu finden. Dann sind wir auch schon beim Elfen-Max-Band mit ganz, ganz groß Griffith auf dem Cover. Das heißt, sein Comeback wurde offiziell bestätigt. Der Falke erlebt. So, der Schlör stürzt. Gerz hat noch den Kampf mit diesen viereckigen Typen in seiner Monsterform. Er tötet ihn irgendwie noch, schafft es knapp, ihn zu bezwingen. gutes Ende für die Prostituierten, die irgendwie halbwegs entkommen können. Alle Menschen sterben, die an Gott glauben. Und Griffith wird wieder geboren. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, dass das neue Design von Griffith sich irgendwie so vom alten unterscheidet. Er hat jetzt nach wie zuvor weiße Haare, er hat ein sehr schönes Gesicht, ein sehr reines Gesicht, aber er wirkt irgendwie so schlangenartig. Er wirkt einfach wie so ein Orochimaru-Gesicht einfach. Das, sag ich mal, dieses perfekte Aussehen soll quasi auch die Distanz zeigen, denke ich mal, zwischen den zwischen Sterblichen und zwischen Griffith, der quasi ja als eine Art Gottheit, wie gesagt, dann auch gilt und auftritt. Und hier erinnert mich das ein bisschen, also der Ausgang der Geschichte erinnert mich etwas an One Piece. Falls du dich noch an die Story-Arc erinnerst, wo die auf Thriller-Bark waren und die waren eigentlich am Ende, haben gerade einen der Samurai der Meere besiegt, für damalige Maßstäbe sehr groß, waren einfach alle komplett am Ende und dann taucht nochmal Kuma auf und zerfickt die ganze Bande. Oder nachdem die ganze Sache geschlagen war, tauchen auf einmal wieder diese Islamisten auf. Gatze wird dazu gezwungen, mit Farnes und ihren Gefolgsleuten zusammenzuarbeiten. Und dann kommt auch noch Zod aus dem Nichts. Das ist so, wow, chill. Also, Gatze hat erstmal eine Story hinter sich. Er braucht erstmal eine Verschnaufspause. Aber dann kommen mal diese militärische Islamistenmacht und es kommt einfach nur Zod. Und du denkst dir, ach komm, wie soll denn bitte jetzt das überleben? Wenn Guts vollkommen außer Atem ist und wirklich alle seine Kräfte aufgebraucht hat, dann kommt meistens noch so eine Art schwächerer Gegner oder stärkerer Gegner, je nachdem. Das haben wir ja auch im Lost Children Arc gehabt, als er wirklich all seine Kräfte mobilisiert hat, die ganzen Apostel abgeschlachtet hat und auch den wichtigsten, also diese Fake-Elfe. Und dann kamen halt noch diese Ritter ins Spiel, die ihn dann letztendlich zu Fall gebracht haben. Das hat er halt dann ja nicht mehr gepackt sozusagen. Und ja, hier haben wir eine ähnliche Lage. Und was ich auch noch toll finde, nachdem Griffith wiedergeboren wird, steht er nackt da mit seiner prächtigen Haarpracht. Und Zod verbeugt vor ihm und dann denkt mir, okay, gut, wenn Zod, also dieser schlechthin krasse Motherfucker, sich vor einem kümmerlichen, von der Gestalt her Menschen verbeugt, aber man sieht, okay, da ist Böse im Busch. Ich meine, what the hell? Böse. Griffith entkommt, Guts macht sie wieder auf die Reise, jetzt mit Casca. Und nachdem sie wieder Richtung Schmied gehen, sagt, wie heißt dieser Junge, der Falken, der überlebt hat und beim Schmied lebt? Rickelt. Genau, Rickelt meint, hey, pass auf, Griffith ist wieder da. Und Guts denkt sich, oh krass, also jetzt will ich den Typen ordentlich auf die Fresse hauen. Ja, und was? Rickelt weiß ja nichts, ne, von der ganzen Welt. Ja, genau, er weiß nicht, was damals gefallen ist. Zod stellt sich Guts in den Weg, aber in der Menschengestalt und zeigt deutlich, what the fuck, Zod ist zu Nappa geworden. Also er war vorher ein total starker Typ, aber verbeugt sich halt vor Griffith. So diese Vegeta-Nappa-Situation, die wir haben und ist halt jetzt Griffith Leibgarde. Diese geilen Analogien. Ja, aber ja, ganz netter Kampf auf jeden Fall. Guts gegen Zod, aber man merkt immer noch, Guts ist Zod unterlegen. Aber er schafft es länger durchzuhalten, muss man auch sagen, hier in diesmal in der Runde. Genau. Aber man merkt halt, er hat sich weiterentwickelt, aber es reicht halt immer noch nicht aus, um so einen mächtigen Apostel zu bekämpfen. Weil was ich eher interessant finde, ist, dass Guts so eine krasse Wut auf Griffith hat. Und Griffith ist ja nur zu, sag ich mal, zu diesem Berg gekommen, voller, also zu diesem Friedhof quasi. Diese ganzen Schwerter sollen ja die gefallenen Falken darstellen. Er ist da nur hingekommen, um zu sehen, ob er noch Gefühle für Guts empfindet. Und das tut er tatsächlich nicht, aber weil er quasi das Kind von Guts als Gefäß genommen hat, empfindet das Kind Gefühle für Guts und deswegen spürt Griffith halt noch eine Wärme für Guts und für Casca. Ich kann mir vorstellen, dass das später in der Handlung ganz wichtig werden wird, also merken Leute. Eigentlich ist die Story Arc vorbei und es beginnt eine neue, aber es gibt so eine Story Arc, es gibt so eine Szene oder so Chapter, die dazwischen eingeschoben wurden, die kann man auch nochmal sehr schnell besprechen. Wir kriegen da noch schnell die Origin verpasst von Farnes und Serpico, also und man versucht uns hier als Leser zu sensibilisieren und so ein bisschen Sympathie für die beiden Figuren zu empfinden, weil Serpico hatte ja Probleme mit seiner Mutter, die ja dann senil wurde. Und irgendwie sind die beiden Halbgeschwister oder sowas. Das heißt, da wurde ein bisschen aufgebaut und die Charaktere wurden. Man hat versucht, den Charakteren ein bisschen mehr Hintergrund zu geben, damit sie für die spätere Handlung relevant werden. Ich finde, sie haben ihre Daseinsberechtigung, vor allem weil wir jetzt ihre Vergangenheit kennen. Aber sie sind mir nicht genug, dass man sagen kann, gut, das sind vollwertige Ersatzfalken oder Leute, die wirklich Guts auf seiner Reise begleiten können. Ja, da stimme ich jetzt zu. Also, der Leser, denke ich, hat nicht wirklich das Gefühl, dass diese Charakter wirklich vollkommen ausgearbeitet sind. Natürlich bekommen sie alle eine Entwicklung, aber es ist wirklich eine Funktion, erfüllen sie halt nicht, außer dann später ein, zwei Charaktere, aber ansonsten. Der Band endet halt damit, dass Griffith anscheinend in eine Burg reinmarschiert und die Führung übernehmen wird und er baut sich seine böse Gang praktisch auf von Dämonen und krassen Typen. Nimmt für mich leider jetzt ein paar Züge eines typischen Shonen-Werkes an, wo wir halt einen Antagonisten haben und er versammelt sich praktisch seine Akatsuki, also Leute, die so zwar stark sind, aber immer noch nicht so auf seinem Level und nur dazu dienen sollen, irgendwie mit einem coolen Character-Design aufzutauchen, ein paar Statisten flach zu legen und einfach nur die Steine im Weg des Protagonisten sind, aber vielleicht keine große Herausforderung, außer vielleicht Zod oder so. Es ist halt ungefähr so wie Guts, der Ruffy irgendwie ist, der seine Bande nach und nach aufbaut und das halt sehr sorgfältig und sehr klein hält, den Figuren ein bisschen Zeit gibt, sich zu entwickeln. Und Griffith ist halt wie Blackbeard, der dann auftaucht, aus dem Nichts sagt, hey, ich rekrutiere jetzt ein paar böse Jungs und dann machen wir geile Scheiße und so. Im Endeffekt ja, aber das hat schon alles seinen Sinn, weil Griffith selber sein größter Traum ist es ja immer noch, dieses Reich zu bauen. Weil er will dort der Herrscher sein und das wird natürlich alles eine Bedeutung haben. Und es ist ein bisschen anders. Also du hast teilweise recht mit dem, was du sagst, aber es entwickelt sich anders. Na gut, dann würden wir sagen, wir haben jetzt genug für heute geredet, Leute. Bald geht es weiter. Seid gespannt. Vielen Dank fürs Zuhören. Lest auf jeden Fall mit. Ist ein sehr guter Anspruch. Und dann würde ich sagen, falls ihr irgendwie habt, schreibt es in die Kommentare. Auch am Manga oder was ihr gut am Manga findet, schreibt es einfach. Und dann würde ich sagen, man hört sich, ne? Damit sehen, beziehungsweise hören uns beim nächsten Mal.